Genau. Hier vorne. In den grünen Hintergrund. Ja, ja, ja, ja. Alle zusammen. Alle da. Ich gehe mal in die letzte. So. Alle. Naturalmente. Alle ein bisschen hier mit rüber. Genau. Zweite Reihe aufgereicht. Erste Reihe mit. Guck mal hier. Die Blauen dürfen nach vorne. Dann rück du noch mal ein bisschen in diese Lücke mit rein. Das passt doch, das Blau. Genau. Ich wollte gerade sagen. Aber dann sieht man sie nicht mehr. Nein. Doch, ich gucke daneben hier. Ganz ehrlich. Wir sind immer Lücke. Man muss so den Fotograf sehen, dann sieht er einen auch. Genau, wenn man in die Linse reingucken kann. Claudia, du musst noch ein bisschen näher zu uns rüberrücken, glaube ich. Ja. Ich rücke hier Claudia weiter rüber. Ich will nicht vorne sein. Man darf lachen. Kaffee. Laut, wenn es geht. Anmachen. Kaffee. Alegria. Okay. Weil ich gleich wieder los müsste, würde ich gerne hier ein paar Worte der Begrüßung sagen und nicht mehr bei der Diskussion stören. Gut. In Ordnung. Gleichstellungsstelle ist ja alles da. Ja. Ich habe auch Kompromisse oder Kompromisse oder Salute. Da, vielleicht versetzt er, dass du von der, eine Frau der ersten Stunde von diesem Hammer Kaffee bist. Es la mujer la primera hora de ese café. Er ist auf die Straße gegangen und hat den Kaffee für uns verkauft. Infostand mal gemacht. Ah, das ist Kaffee-Aktionen gemacht. Wie waren das? Ja, wir haben, wollten so viel wie ihr Gewicht verkaufen innerhalb einer gewissen Zeit. Ilva würde da gerne auch mithelfen. Schicke Idee, sind wir dabei. Mit dem Gewicht ist schon cool. Gracias de verdad por promocionar nuestro café. Vielen Dank, dass Sie das mit dieser Initiative gestartet sehr, haben. Sehr gerne. Ja, ich darf dann erstmal auch recht herzlich im Namen der Stadt herzlich willkommen sagen. Sie waren ja schon in vielen Städten des Ruhrgebiets, weil das ja nicht nur unsere Initiative alleine ist, denn das heißt ja der Koch-Pott-Fair. Zu viel geredet heute Morgen schon, ne? Ich habe studiert in vielen Städten hier in der Nationalen Ruhr, weil das Lema ist, la olla, der Pott, hace un buen café, cocina un buen café de comercio justo y entonces conocieron algunas ciudades. Ja, also Sie beschäftigen sich ja mit der Frage der Geschlechtergerechtigkeit und ich kann nur sagen und auch alle Beteiligten, wenn ich mich umschaue, sind in dem Bewusstsein auch hier, dass das im Grunde genommen die größte Ungerechtigkeit auf dieser Welt ist. Ustedes están en el tema de la equidad y todos que estamos acá sabemos que la inequidad, que el maltrato o el trato desigual de hombres y mujeres es lo peor que tenemos y lo más injusto en ese mundo. Wenn man sich die Welt anschaut, 50% der Weltbevölkerung sind Frauen. Sie leisten aber 2/3 der Arbeit, bekommen 1/10 des Entgelts und haben 1% Besitz. Que 50% de la población son mujeres, hacen 2/3 de trabajo, reciben un mínimo 10% y todavía tienen menos propiedad de la riqueza. Y eso es lo más injusto que hay. Ich denke, das beschreibt die Situation der Frauen auf dieser Welt. Das ist natürlich unterschiedlich in den Ländern und es ist auch völlig unstrittig. Wir haben UNO-Resolution, Empowerment of Women und so weiter. Aber das dauert ja erstmal, bis die nationalen Parlamente das übernehmen. Das ist das eine. Und ob sie es dann leben, das ist nochmal die ganz andere Frage. Cosas, reglas, documentos en favor de las mujeres, pero el tema es en qué realidad se pone en los diferentes países, en los parlamentos nacionales, cómo se practica en la realidad. Und da kann ich über, nicht nur über unsere Stadt, aber über unser Land sprechen. Bei uns, wir haben über 70 Jahre eine Verfassung, in der dass die Gleichberechtigung Verfassungsrecht ist. Und trotzdem arbeiten wir daran, das Verfassungswirklichkeit werden zu lassen. Also bei uns gibt es durchaus auch Ungleichheiten. Das fängt schon an mit der gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Auch das ist so ein Problem. Oder die Verteilung von Familien- und Berufsarbeit, nur mal als kleine Schlaglichter. En Alemania tenemos una constitución ahora de 70 años donde la equidad está escrito muy bonito, pero la realidad también es acá diferente. Por ejemplo, en la repartición de trabajo de familia y de profesión, las mujeres en general hacen ahí mucho más, y en el tema del salario también, que no es igual, aunque sea el mismo puesto de trabajo para hombres y mujeres. Así que hay muchas cosas que tampoco acá funcionan con el tema de equidad. Und bei uns ist es eben so, dass wir von der Bildung her, dass die Mädchen in der Regel, das haben wir jetzt gerade noch mal gehört, nicht nur die besseren Abschlüsse in den Schulen und an den Hochschulen haben, aber sie sind nicht so vertreten in den Führungsetagen unserer Unternehmen. Mhm. Ja, ganz genau, las mujeres tienen los mejores exámenes a nivel de carreras universitarias, pero no están tan representados en las grandes empresas, por ejemplo, en la dirección y en la administración. Y eso también es un tema clave, ¿no? Die Regierung hat jetzt auch durchaus Gesetze dazu erlassen, wie viel Prozent in Führungsetagen Frauen repräsentiert sein müssen. Aber das ist noch immer ein langer Weg, weil es immer heißt, es ist gar keine Frau da. Mhm. Denn es gibt auch, das müssen wir auch noch mal sagen, immer diese gläsernen Wände, also Vorbehalte. Frauen überlegen 10-mal mehr, ob sie eine bestimmte Position annehmen können. Und in der Zeit haben Männer schon 3-mal Ja gesagt, dass sie das machen wollen und können natürlich auch. Und es ist immer noch bei einigen Vorbehalten nach dem Motto, wenn wirklich tatsächlich mal Kinder auf die Welt kommen, kriegen wir das dann noch als Unternehmen gestemmt und ist das nicht ein Nachteil? Ich kann nur sagen, das ist eine völlig falsche Einschätzung. Es gibt genügend Untersuchungen und viele Unternehmen haben die Erfahrung auch gemacht, dass Frauen, wenn sie in Unternehmen sind, in der Regel auch für mehr Produktivität sorgen, bessere Führungskräfte sind, weil ihnen bestimmte Skills einfach näher liegen und sie anders auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen. Das heißt nicht, dass es im Einzelfall auch schwarze Schafe gibt. Das will ich nur mal gerne sagen. Ne? Ja. En general acá el gobierno actual puso muchas promociones, muchas reglas para promover las mujeres. Pero la realidad es que hay como una pared de vidrio que no permite a las mujeres entrar en puestos más importantes en empresas, porque muchas veces se dice, bueno, lo puedo hacer. ¿Qué pasa cuando tengo familia? Estoy en condiciones de combinar familia junto con la empresa, con mi profesión ahí. Y ella dice, tenemos suficiente información y datos que mujeres en general llevan mejor a una empresa porque tienen cualidades que los hombres quizás no tienen. Y realmente tenemos que animarlas para que realmente tomen la iniciativa y pruébanlo. Pero es muy difícil porque las mujeres siempre piensan más a largo plazo, piensan en la familia y son esos momentos cuando los señores ya han tomado el cargo y dejan a la mujer atrás. Jetzt komme ich als Letzte, gehe jetzt auch gleich als Erste und will jetzt nicht Ihnen und Ihre Diskussionsrunden nochmal stören. Aber ich wünsche Ihnen erst einmal ganz, ganz viel Glück bei Ihrer Arbeit, ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, dass Gustavo Pedro auch nochmal Ihnen einen bestimmten Schwung verleiht, dass Sie nochmal zumindest in der Regierung auch nochmal auf andere Ohren stoßen. Und ich hoffe, dass es ihm lange, lange gut geht und er seinen Kampf gegen Korruption und Ungleichheit auch gut bestehen mag, auch im Interesse unserer Frauen, die dort in ihrer Kooperative mitarbeiten. Ich danke vielmals und wünsche Ihnen alles, alles Gute und ja, vielleicht bis dem nächsten Mal wieder. Ja, wahrscheinlich. Lamento que hice otro compromiso, pero les deseo lo mejor para el viaje y además para su vida ahora en el futuro, especialmente con el nuevo gobierno. Que Gustavo Petro realmente trabaja en favor a la gente campesina, al derecho de las mujeres, y en ese sentido buen viaje acá, buena estadía acá y quizás nos vamos a ver nuevamente. La lucha continúa, der Kampf geht weiter. Sí. Der Mann aus dem Hintergrund. Genau. Aber ein guter Mann. Ja, ja, also nochmal allen anderen natürlich noch weiterhin gute Diskussionen und ja, wie gesagt, Entschuldigung, es ist ein Wochenende der besonderen Art. Ich reise meinem Foto, nicht unten, nein, meinem, dem Fotografen hinterher. So, ja. Also in diesem Sinne, alles Liebe, alles auch Gute. Bleiben Sie gesund. Ja. Ja. Ja. Danke schön. Gracias. Alles Gute. Markus, mach gut. Ja, dass du seit ich entschieden hast, dass wir drinnen frühstücken. Ja. Okay.